Yeah. Ich habe in 2006 mein erstes Demo gebracht. Eure Untergrundszene wurde gefickt über Nacht. Ich bin damals wie heute nur ein Spiegel der Zeit. Du bist damals wie heute nur eine Nutte, die schreit. Meine Texte habe ich damals noch im Bus geschrieben. Für meine erste MPC musste ich lange dealen. Ich habe jeden Tag gerappt, noch in Mannheim der Kaserne als Gefreiter in Berlin. Es war mir eine Ehre, früher auf der Hundewiese, heute am Teich. Was morgen passiert, interessiert mich ein Scheiß. Wer mich verklagt oder wer mich bedroht, nur ein Wort von mir reicht und die Ficker sind tot. Sie zwangen mich zu Boden, doch ich bin wieder da. Ich hab für jeden von euch Hunden eine Bombe parat. Ich wünsche jedem bei der NWA alles ruft ja nur wegen euch bin ich der Nazi-Rapper Nummer 1. Und sie wollen mich verbieten wie die NPD. Doch ich halte meine Stellung auch bei Sturm und Schnee. Ich bin anders als ein Drogendealer-Rap-Idol. Ich will mein Land aus dem tiefen Tal der Tränen holen. Ich glaube nicht an Gott, sondern nur an mich selbst. Denn seit 2006 bin ich der letzte Rebell. Ich feier an Silvester mit ner Flak auf dem Balkon. Und deine Mutter hat mit dir den nächsten Hurensohn bekommen. In 2007 kam WSK mit über 100.000 Downloads nach einem Jahr. Für die Bullen war klar, dieser Junge will Krieg. Dabei bin ich nur ein Rapper, der sein Vaterland liebt. Der nicht aufgibt, weil er an sich selber glaubt. Aber aggro wird, wenn er aus dem Fenster schaut. Ich hab mir mit dem Album einfach Luft gemacht. Nur haben sich 8 von 10 Rappern danach umgebracht. Für die einen zu weich, für die anderen zu hart. Bin ich der letzte steife Schwanz in diesem Schwuchtelstaat. Mein Vater ist stolz, weil er mich versteht. Und deine Mutter bleibt ne Hure, die auf Schläge steht. Ich kam wie ein Komet in deine Umlaufbahn. Irgendwann sind wir als Deutsche in der Unterzahl. Du sagst dich mal den Teufel an die weiße Wand. Und ich zeig dir meinen Gruß mit der rechten Hand. Und sie wollen mich verbieten wie die NPD. Doch ich halte meine Stellung auch bei Sturm und Schnee. Ich bin anders als ein Drogendealer-Rap-Idol. Ich will mein Land aus dem tiefen Tal der Tränen holen. Ich glaube nicht an Gott, sondern nur an mich selbst. Denn seit 2006 bin ich der letzte Rebell. Ich feier an Silvester mit ner Flak auf dem Balkon. Und deine Mutter hat mit dir den nächsten Hurensohn bekommen. In 2009 kam ich vor Gericht. Deswegen kam auch das zweite Album nie ans Licht. Nur zensierte Scheiße, marktgerecht. Sonst hätten mich die Brüder schön in Haft gesteckt. In Album Nummer 3 hab ich alles gesteckt. Mein Herz, mein Job, mein ganzes Geld. Alles war perfekt. Selbst der Vertrag stand doch mitten in der Nacht. Wurde alles beschlagnahmt. Ihr könnt mir alles nehmen, ich brauch einfach nur Zeit. Ich starte immer wieder durch, so wie Michael Knight. Ich halte mein Schicksal ganz allein in der Hand und will mich nie wieder fremd fühlen im eigenen Land. Meine Ziele sind mir 1000-mal wichtiger als Geld. Bin wie ein Märtyrer, der für die Sache fällt. Meine Fans sind Soldaten, die noch Ehre kennen. Und mir kommen die Tränen, wenn ich an morgen denk. Und sie wollen mich verbieten wie die NPD. Doch ich halte meine Stellung auch bei Sturm und Schnee. Ich bin anders als ein Drogendealer-Rap-Idol. Ich will mein Land aus dem tiefen Tal der Tränen holen. Ich glaube nicht an Gott, sondern nur an mich selbst. Denn seit 2006 bin ich der letzte Rebell. Ich feier an Silvester mit ner Flak auf dem Balkon. Und deine Mutter hat mit dir den nächsten Hurensohn bekommen. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung des deutschen Volkes. Unser politisches Ziel nicht untergegangen. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung. In freier Selbstbestimmung.